im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind auch da, wie ihr seht. Ja, und wir starten wie immer montags mit einer freien Themennacht. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht, der heißt Andi. Und Andi ist 55. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Andi, weswegen rufst du an? Ja, folgendes, ich bin mit einem Forensiker verheiratet. Mit wem bist du verheiratet? Mit einem Forensiker. Forensiker, ja. Das heißt, die Forensik, wenn man den Paragraph 63 bekommt, das heißt, wenn man eine Tat nicht schuldfähig anerkennen kann. Ja. Dann kommt man in die Psychiatrie. In die Psychiatrie. Und bleibt da auch eine ganze Weile. Da bleibt man auch eine ganze Weile. Er ist 21 Jahre jetzt drin. Ja. Mit diesem Mann bist du verheiratet? Mit dem Mann bin ich verheiratet. Seit wann? Seit 2004. Das ging also. Ihr konntet dort heiraten? Nicht da drin. Wir haben draußen geheiratet. Ja. Er hat 7 Stunden Ausgang gekriegt. Ja. Standesamt. Für die Heirat? Ja, ja, Standesamt, ja. Hotel, Feier. Dann wieder rein. Ja. Wie lange kennst du diesen Mann schon? Seit 2000. Ah, du hast ihn also kennengelernt, als er in der Psychiatrie war? Weil ich selbst drin war. Als du selbst drin warst? Wir haben uns schon mal unterhalten. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Ich war der einzige Patient auf einer Sexualstraftstation in der Forensik, der nichts mit einer Straftat sexuell zu tun hatte. Weswegen warst du denn da? Wegen Brandstiftung. Ja, und wie lange warst du in? 11 Jahre. 11 Jahre, und da habt ihr euch kennengelernt und lieben gelernt. Ja. Weswegen ist dein Mann denn in der Psychiatrie? Wegen Vergewaltigung. Wegen Vergewaltigung. Was eine genau? Frau. Was genau hat er damals gemacht? Eine Frau vergewaltigt. Naja, das habe ich schon kapiert, aber es muss ja schon von besonderer Härte und Dramatik gewesen sein. Gewalt, ja. Die Hallo? Frau hat, ja, ich hör zu, ich denke gerade ein bisschen nach. Die Frau hat das aber hoffentlich überlebt. Ja, ja. Wieso ist er denn dann nicht, ich sag mal, klassisch verurteilt worden, sondern warum ist er in die Psychiatrie gekommen? Weil er Alkohol getrunken hat. Wie, weil er, wann Alkohol getrunken hat? Er war alkoholisiert, wo er diese Tat begangen hatte. Ja. Erklär mir oder erzähl mir doch noch etwas ausführlicher diese Tat. Ja, ich kenne ja diese Akteneinsicht. Ich mache das jetzt ohne Einwilligung meines Mannes, dass ich das erzähle. Ja. Ja. Diese Frau hat ihn wirklich auf Äußerste provoziert. Auch der Richter sagte das so. Ja? Inwiefern hat die Frau ihn provoziert? Indem sie hat ihm irgendwie geholfen mit Bügeln und Haushalt, ja? Ja. Und sie kam dann auch immer leicht bekleidet dann in die Wohnung, ne? Mhm. Und hat mit dem Popo gewackelt und so weiter und so fort. Und nicht, dass ich die Frau jetzt Schuld gebe, dass sie vergewaltigt worden ist, um Gottes Willen. Also die Tat, die ist nach wie vor im Grenzbereich bei mir selber, ja. Mhm. Und aber, wie der Richter auch gesagt hat, also ich kenne das ja nur laut Akten, mhm, ja. So, und die habe ich ja durchstudiert und ich kenne sie auch seit 5 Jahren. Ja? Die Frau? Ja, ja. Aha, ja. Und wir haben uns mal getroffen und... Okay, also angeblich hat die Frau ihn sehr provoziert. Was ja immer da auch im Detail dann passiert ist. Das ist keine Gerechtfertigung, ja. Natürlich nicht, sind wir uns einig. Ja. Und wenn sie 10-mal mit dem Popo wackelt. Bitte? Ich sag, und wenn sie 10-mal mit dem Popo wackelt. Nee, ist keine Gerechtfertigung. Er war dann besoffen, als er das getan hat. Ja. Und deshalb kommt man in die Forensik, weil man im betrunkenen Zustand... Ja, weil man schuldfähig ist. Dieser Mann hat... Domian, du kennst halt den Paragraph 63. Wie lange sitzt du da? Ich weiß nicht, was der Paragraph 63 ist. Wenn man auf eine Tat nicht verurteilt werden kann, wenn man mit Drogen, also wenn man nicht schuldfähig ist. Mhm. Okay, das nehmen wir erstmal so hin. Das war ich ja damals auch nicht. Ich habe Brände gelegt in Drogenrausch. Okay. Also konnte ich nicht für die Tat verantwortlich gemacht werden, sondern nur, dass ich diese Tat begangen habe, aber nicht knastfähig war. Okay. Jetzt hast du diesen Mann geheiratet, der aber eine Frau vergewaltigt hat. Ist dieser Mann bisexuell? Ja. Ja. Wie lange muss denn dein Mann noch im Knast, in der Psychiatrie sitzen? Das weiß ich nicht. Der Paragraph 63 sagt auf unbestimmte Zeit. Ja. Jetzt rufst du mich an. Warum eigentlich, was ist der genaue Grund? Der Grund ist, du bist ja täglich bei mir zu Hause. Ich gucke dich täglich an. Ich habe dieses Jahr so viel durchgemacht. Ich habe jede deine Sendung verpasst, die ich mir jetzt wieder reinziehe. Ja, zum Beispiel Thema Schmutzig im Januar und so weiter. Ich habe so viel durchgemacht dieses Jahr, dass ich meinen Mann nicht mehr besuchen kann. Warum kannst du ihn nicht mehr besuchen? Ich habe eine Lungenoperation hinter mir. Ich habe eine neue Herzklappe bekommen. Ja. Aktuell habe ich 3 Wirbeln gebrochen wegen Knochenschwund. Ich bin Geisel in meiner Wohnung geworden. Das heißt, ich sitze praktisch selber im Knast, eine Stunde Freigang zum Kaisers und wieder zurück. Du bist also ein schwerkranker Mann. Ich bin schwer krank geworden, ja. Aber du bist nicht so krank, dass wir um dein Leben bangen müssen. Doch. Doch. Der Arzt gab mir keine 4 Jahre mehr. Das heißt, du bist jetzt schwer krank und kannst deinen... Ja, das ist völlig in Ordnung. Und du kannst deinen Mann, den Mann, den du liebst, kannst du nicht sehen im Moment. Nein. Aber er weiß Bescheid, was los Nein. ist. Nein, warum schreibst er du weiß, ihm nicht? Er weiß, dass ich krank bin. Aber warum schreibst du ihm nicht das Ausmaß der Erkrankung? Weil ich das nicht übers Herz bringe. Das kann ich im ersten Moment ich verstehen. Ich kenne einen ganz anderen Mann wie die Tat. Verstehen Sie, was ich meine? Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst. Das kann ich nicht. Ich verstehe schon absolut, dass du diesen Mann liebst. Ja. Trotz seiner Tat. Ja. Ja. Aber wundert sich denn dein Mann nicht, dass du nicht mehr kommst? Er weiß, dass ich krank bin, dass ich auf einen Rollator angewiesen bin. Ich wohne in Wuppertal und er wohnt in Langenfeld. Früher habe ich ihn voriges Jahr noch 3-4 Mal in der Woche besucht. Ich habe ja auch einen Hund gehabt, ja. 5 Jahre, um den ich mich gekümmert habe. Aber das muss ihn doch jetzt in eine ganz große Sorge versetzen, wenn du überhaupt nicht mehr kommst. Jeden Tag telefonieren wir. Ach so, das geht. Ja, es geht. Das geht. Fragt er denn nicht konkreter nach, warum du nicht kommen kannst? Er kommt ja auch ab und zu mal in Begleitung. Ach so, er kommt dich schon ab und zu besuchen. Ja, und trotzdem. Aber er weiß nicht, dass ich Krebs habe. Ach, du hast auch noch zu den anderen Erkrankungen, die du gerade genannt hast, hast du auch Krebs? Ja. Krebs in einem so fortgeschrittenen Stadium, dass es keine Hilfe mehr gibt. Ja. Sieht er dir das nicht an, dass du sehr... Nein, ich überspiele das bis zum Gehen nicht mehr. Wann hat er dich das letzte Mal besucht? Vor einem halben Jahr. Wie oft darf er denn raus zum Besuchen? Also innerhalb von Langenfeld kann er überall hin. Aber nicht zu dir, weil du weiter weg bist. Ne? Und wie oft muss dann beantragt werden, das ist ein Prädorium, bis zum Gehen nicht mehr. Besteht denn die Hoffnung, dass er dieses Jahr noch einmal zu dir kommen kann? Ja, Anfang November kommt er. Ah ja, das ist schon klar. Ja. Wie lange darf er denn dann bei dir bleiben? 3-4 Stunden. Ist dabei, aber nie alleine. Da ist immer eine Begleitperson bei. Das heißt, ihr könnt nie unter 4 Augen sprechen. Nee. Die Begleitperson kommt dann auch mit in dein Zimmer, in dein Wohnzimmer. Ja, ja. Aber immerhin ist es besser, als wenn man sich nicht sieht. Ja. Er hat immer kein Skype oder so. Bitte? Er hat immer kein Skype. Hat er nicht, er hat kein Skype. Nee. Na gut, aber wir können telefonieren, das ist ja auch schon mal was. Andi, ich möchte dir wirklich mit ganz tiefer Überzeugung sagen, dass ich rufe auch wegen anderen Grund an, Domian. Ja, lass mich doch mal aussprechen. Entschuldigung. Ich möchte dir mit ganz tiefer Überzeugung sagen, dass ich es gut fände, wenn du deinem Mann sagst, wie es um dich steht. Ich finde, wenn man sich liebt, muss man sich diese Wahrheit gegenseitig sagen. Das gehört dazu. Ich glaube, dass er das auch von dir erwartet. Jeder Liebende erwartet das. Das Problem ist ja auch, ich habe eine Tüte voll Medikamente. Ne? Also ich werde heute lieber Schluss machen. Oder morgen oder was weiß ich. Das, weil ich diese Kraft gar nicht mehr auf mich bringen kann. Das ist das andere Thema, was du ansprechen möchtest. Dass du ja lebensmüde bist. Mhm. Ich bin einfach kraftlos geworden dieses Jahr. Mhm. Das kann ich verstehen aufgrund der Andeutungen, die du gemacht hast, aufgrund deiner Erkrankung. Aber Andi, dennoch, du bist ja nicht allein auf der Welt. Du hast einen Menschen, den du liebst. Und der. Ich habe auch keinen Fahrdienst, der mich mal nach Langenfeld bringt oder so. Mhm. Aber ich habe es jetzt so verstanden, es geht um die Frage, soll ich es ihm sagen, soll ich es ihm nicht sagen? Ja. Sag es ihm. Sag es ihm. Das ist schwer. Ja, aber... Aber versetze dich mal in ihn hinein, wenn es wirklich zum Ende zugeht oder du plötzlich stirbst und er es dann erfährt. Wie schlimm ist das dann? Ich weiß nicht mehr. Vielleicht erleichtert dich das sogar, wenn du etwas... Das ist ja eine ungeheure Kraft, die du aufbringen musst. Du unterhältst dich mit dem Menschen, den du liebst und kannst dem nicht sagen, was wirklich los ist. Er ist ja auch in der Situation, wo er auch nicht freiwillig entscheiden kann immer. Er hat eine Patientenverfügung, das hat er auf jeden Fall. Ne? Mhm. Wie meinst du, dass er nicht freiwillig entscheiden kann? Verstehe ich nicht. Was meinst du? Entscheiden kann immer, ich fahre zu ihm oder nicht. Mhm. Ne? Mhm. So, und wenn ich ihm das jetzt sagen würde, dass ich sterben werde, ja? Ja. Dann dreht er am Rad, der ist gefangen. Aber was passiert denn, wenn du stirbst? Was passiert denn dann mit ihm? Dann ist er Witwe. Ja, ja, aber versetze dich doch dann mal in ihn. Dann kommt es komplett unvorbereitet. Und dann wird er sich fragen, warum hat er mir das nicht gesagt? Ich finde, es ist gut für ihn, das zu wissen. Und ich finde, es ist gut auch für dich, dein Herz etwas zu erleichtern, das zu sprechen. Hast du denn sonst noch jemanden, der sich so ein bisschen um dich kümmert, Andi? Nein. Du bist ganz alleine. Ich habe eine gesetzliche Betreuung beantragt. Die habe ich auch bekommen vor einem Monat. Mhm. Das habe ich alles selbst gemacht, weil ich alleine nicht mehr in meiner Wohnung zurechtkomme. Ich bin ja selbst gefangen. Ne? Kommst du denn mit der gesetzlichen Betreuerin klar? Nee, eigentlich nicht. Die meldet sich schon nie. Mhm. Ich finde, es muss jemand organisiert werden, der sich um dich auch noch kümmert. Da kümmere ich mich ja schon seit ein halbes Jahr drum. Mhm. Aber keiner für, also sobald die kein Geld sehen, ist da keiner zuständig. Ja, das verstehe ich. Ja. Aber es gibt da auch Mittel und Wege, wo man das auch, oder wie man das auch arrangieren kann. Ich habe alles probiert, wirklich alles. Das überlegen wir jetzt im Hintergrund nochmal, ob wir dir da nicht noch helfen können. Also, du wirst jetzt gehen sie auch nicht mehr ohne Betreuerin. Ja. Also du wirst jetzt erstmal von Christina zurückgerufen, Andi, was deine persönliche Betreuung anbelangt. Ich glaube, dass man da schon noch was machen kann. Ich gehe davon aus, dass du meine Meinung hören wolltest, ob du es deinem Freund, deinem Mann sagen sollst. Meine Meinung ist ja, du solltest es ihm sagen. Wenn es auch schwer ist, aber sag es ihm. Wollen wir mal so verbleiben, dass du auflegst und wir dich gleich nochmal zurückrufen? Nee. Ich bitte heute nicht mehr. Heute nicht mehr? Nee, ich kann das nicht. Können wir dich morgen so gegen 0 Uhr anrufen? Ja, das kann man machen. Ich bin ja wach. Gut, dann machen wir das morgen und dann können wir uns bis dahin auch schon mal ein bisschen schlau machen für dich. Ich bin sicher, dass es noch einen guten Tipp gibt. Entschuldige, dass ich das bitte nicht annehme, ja? Ja, ach, absolut okay, Andi. Ich kann auch nicht mehr. Also, ich verspreche dir, dass wir... Du bist mir eine starke Hilfe, Domian. Ich habe ja seit Januar keine Sendung mehr gesehen von dir. Die gucke ich ja über YouTube. Mhm. Weil ich da für Abgründe höre. Mein Gott, da bin ich ja gut dran. Irgendwo. Andi, ich wünsche dir von Herzen, dass wir dir so ein bisschen helfen können morgen. Ja, ich bin da. Und sag es bitte deinem Mann. Sag es ihm. Du machst nichts falsch, ich bin ganz sicher. Das muss ich mir nochmal überlegen. Ja, natürlich. Lass es mal alles. Ich danke dir, das ist Zeit für mich. Sehr gerne, Andi. Alles Gute von Herzen und viel Kraft. Ich grüße auch an dein Team, die waren sehr nett. Ja, das richte ich gerne aus. Tschüss, Andi. Tschüss. Danke, tschüss. Ciao. So, ihr Lieben. Jetzt waren wir so mehr oder weniger beim Thema Schwulsein, so indirekt. Und ich musste heute sehr schmunzeln. Ihr wisst, in Rom tagen 200 Bischöfe, die sogenannte Familiensynode. Und die haben jetzt Halbzeit. Und heute wurde Folgendes in Anwesenheit des Papstes kundgetan. Da hieß es, Homosexuelle könnten die christliche Gemeinschaft bereichern, so steht das in dem Dokument. Und erstmals wird darin die Frage aufgeworfen, ob die Kirche diese Menschen willkommen heiße und ihnen einen brüderlichen Platz in der Gemeinde anbieten könne, ohne die katholischen Vorstellungen von Ehe und Familie zu verletzen. Man möge uns eigentlich mit einem derart verschwurbelten Zeug nicht belästigen, finde ich. Wenn man sowas liest, das ist doch ungeheuerlich. Was denkt ihr? Können wir auch noch drüber reden. So, weiter machen wir mit Leon. Leon ist 17. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Leon, schön, dass du da bist. Und was geht's bei dir? Es geht um das Thema Mobbing in aller Art. Und zwar geht es darum, dass ich von meiner Klassenlehrerin in der 5. Klasse ziemlich fertig gemacht worden bin. In der fünften Klasse? In der fünften Klasse, ich bin jetzt in der 11. Mhm. Und die hat mich damals ziemlich fertig gemacht, indem sie mich nicht auf... Also es fing halt damit an, ich bin halt ziemlich übergewichtig gewesen früher. Mhm. Also ich war damals 1,50 Meter groß und habe fast über 90 Kilo gewogen. Mhm. Und 90 Kilo? 90 Kilo, genau. Ich hatte 190, verstanden. Das wäre ein bisschen viel. Nee, das wäre... Okay. Nee. Auf jeden Fall hatte mich damals vor der Klasse ziemlich fertig gemacht. Ich habe mich unter den Tisch verkrochen, hat ihr auf den Finger mit mir gezeigt. Mhm. Und guck mal euch den Leon an, der heult schon wieder und so weiter und so fort. Mhm. Und Sachen wie, hat mich dann nicht aufs Klo gelassen, habe ich gesagt, Frau Sanders, ich muss auf Toilette. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja nee, das geht nicht auf Toilette, wir haben Unterricht. Und ich habe mir dann wirklich in die Hose gemacht. Und dann meinte sie, ja, vor der Klasse zu sagen, guck mal, der Leon kann sich nicht beherrschen und so weiter und so fort. Mhm. Ich wurde dann als von den anderen auch ziemlich fertig gemacht, weil die haben es halt auch nicht anders gelernt. Die haben dann gelernt von der Klassenlehrerin, den Lehrern dürfen wir fertig machen. Ja, klar, sicher. So. Und somit wurde ich halt von der ganzen Schule so verspottet und mal dumm angemacht. Ach, guck mal, da ist der Leon, der Fette und so weiter und so fort. Ich habe dann auch viel abgenommen mit normalgewichtig. Mhm. Und mein Problem ist einfach, dass ich heute immer noch massive Probleme habe, auf Menschen zuzugehen. Mhm. Auch wenn Leute in der Schule, ich bin auf einer neuen Schule. Also du bist jetzt auf einer neuen Schule, du bist jetzt rank und schlank wahrscheinlich. Genau. Und in der neuen Schule bist du akzeptiert. Ich bin akzeptiert, ja. So, die wissen ja nicht von meiner Vorgeschichte. Mhm. Ich bin auch ein ganz normaler Junge wie die anderen Schüler, die 17 sind. Mhm. Und dann kommen die Leute an und fragen mir, hey Leon, wie geht's dir? Und ich reagiere schon völlig panisch, so was willst du jetzt von mir irgendwie so. Mhm. So, ich habe schon direkt die Absicht, die wollen was Böses von mir. Mhm. Aber du hast doch inzwischen auch gelernt, dass die nichts Böses von dir wollen. Hilft dir das nicht ein wenig? Ja, das ist so ein Reflex. Also das ist so, es kommt dann auf einen, du kriegst dann direkt so, oh, da passiert jetzt gleich irgendwas. Oder irgendwie kommen die jetzt gleich irgendwie dumm an. Wie lange bist du denn jetzt auf der neuen Schule? Seit den Sommerferien. Ach so, erst? Erst. Ah, okay, das ist noch relativ frisch. Und bis zu den Sommerferien warst du auf der Schule, wo... Nein. Ich war da vorher, also ich habe die letzten 3 Jahre im Heim gelebt und da war ich auf einer Sonderschule, weil ich die Schule nicht mehr besucht habe. Ich habe mich geweigert, zu der Schule hinzugehen. Okay, aber dann gab es ja schon eine andere Schulerfahrung. Wie war die denn? Genau. Ich war halt sehr, sehr, sehr schüchtern. Ich bin angekommen und war halt sehr, sehr verschüchtert. Mhm. Und habe auch nicht wirklich gesagt, habe auch nicht wirklich für mir preisgegeben. So, ja, ich bin Leon und fertig. Hm. Und ja, die haben mich dann auch so ziemlich so abgestempelt, oh, der ist langweilig und mal gucken, wie wir den so kitzeln können, also wie wir den so ein bisschen ärgern können. Das okay, war mir halt ziemlich leicht. Das heißt, da ging es irgendwie in ähnlicher Weise weiter? Es ging in ähnlicher Weise weiter. Bis zum Schluss? Dann, bis zum Schluss. Hm. Bis ich dann auch gesagt habe, ich schaffe das hier auf der Schule nicht mehr. Ich habe mit Schuldirektoren geredet und so weiter und so fort. Hm. Films, die können nicht einfach die anderen Schüler von der Schule runterschmeißen, die mich da irgendwie ärgern oder so weiter und so fort. Gut. Aber das ist auch das. Gut, dann kann man natürlich jetzt das als große Chance sehen, dass du jetzt in einer anderen Schule bist. Du bist in einer 11. Ist das eine Oberstufe in einem Gymnasium? Genau. Ja. Also Respekt, dass du es jetzt so weit geschafft hast auch. Zwischendurch. Ja, ja. Ich habe mich ja auch angestrengt. Ich habe versucht, das irgendwie hinzukriegen. Mhm. Also, aber Leon, dann sieh doch mal, ich spreche so ein bisschen aus eigener Erfahrung. Ich habe auch eine sehr üble Hauptschulzeit hinter mir. Und ich habe dann den Schulwechsel, als ich davon weg war, ich kann deine Gefühle absolut nachvollziehen. Aber ich habe das dann sofort aber auch als Chance gesehen für einen Neuanfang. Und habe dann mich auch gezwungen, mich auf die Leute einzulassen und dann auch die Erfahrung gemacht, dass dieses Einlassen funktioniert. Denn das sind ganz andere Menschen, die kannten meinen ganzen Hintergrund nicht. Mhm. Und dann hat das auch funktioniert. Das ist am Anfang, fällt das etwas schwer, das stimmt, das glaube ich, kann ich nachvollziehen. Aber wenn du es ein paar Mal gemacht hast, hast du ein tolles Erfolgserlebnis, weil es anders ist als früher. Ja. Ich finde, da musst du dich einfach so ein bisschen reintunen, auch innerlich, dass du denkst, ich bin nun mal in einer anderen Umgebung jetzt, hier sind andere Menschen, die kennen die ganze Scheiße nicht, die hinter mir liegt. Jetzt mache ich mal reinen Tisch und fange von vorne an. Du darfst jetzt nicht immer zurückgucken, da machst du dich kaputt mit. Deine Vergangenheit darf dich nicht gefangen halten. Jetzt ist wichtig und die Zukunft, was vor dir liegt. Ja, ja, ich weiß, das ist schön gesagt. Ich weiß, das ist immer das, man hört immer was gesagt, dann versucht man das umzusetzen. Mhm. Und wenn man an dem Punkt ist, wo man so denkt, scheiße, ich schaff das nicht. Mhm. Das ist schon ziemlich blöd. Also ich versuche das, also das ist ein guter Tipp, dass so einfach mal auch die Leute erstmal auf mich wirken zu lassen und sagen, ey, die wollen mir nichts Böses. So. Also im Kopf so. Oder? Die wollen dir nichts. Genau, das zum einen. Oder das andere ist noch, dass du selbst initiativ wirst, dass du auf Leute zugehst, was du früher wahrscheinlich gar nicht gemacht hast. Genau, das habe ich mir so gar nicht getraut. Ja, eben, genau. Mach das mal. Ich bin sicher, das wird gut, das wird funktionieren. Vielleicht nicht gleich mit bravourös, aber es wird irgendwie funktionieren. Ja. Du kannst es nur trainieren durch eigene kleine Schritte, indem du dir das so in Gedanken zurechtlegst. Lass dich drauf ein, werde selbst initiativ. Und ich glaube, dass das funktioniert. Ja. Wenn das nicht so gut funktioniert, gibt es in dieser Schule, in der du da jetzt bist, gibt es da einen Vertrauenslehrer, Psychologen oder sowas? Ja, klar. Es gibt die Sozialarbeiterin, die ist sehr, sehr nett. Ja, sprich doch mal mit der. Kann ja auch nicht schaden. Ja. Ja. Aber sprich aber ganz vertraut mit der. Nicht, dass gleich wieder durch die Schule geht, oh, der hatte früher irgendwie große Probleme und so. Mhm. Ich finde gut, wenn es ein Neuanfang wirklich radikal ist. Ja. Also trainiere es für dich, versuche es, werde aktiv. Mhm. Und wenn du irgendwie zu alle bist und keine Kraft hast, dann sprich mal mit der Sozialarbeiterin, wenn die nett ist. Ja. Die kann dich vielleicht auch noch ein bisschen unterstützen. Ja. Sei froh, dass du jetzt da bist, ist doch ein toller Erfolg. Und du bist jetzt, wie viel wiegst du jetzt? Ich bin jetzt 1,72 Meter groß und wieg 65 Kilo. Ja, ist doch perfekt. Ist doch toll. Allein darauf kannst du ja schon super stolz sein. Ja. Wo lebst du bei deinen Eltern noch jetzt? Ich leb wieder bei meinen Eltern, genau. Und wie ist die Stimmung, das Verhältnis zu Hause? Das ist ganz gut. Also meine Mutter, die ist jetzt mittlerweile alleinerziehend. Mhm. Meine Eltern sind ja beides Ärzte. Mhm. Und die haben halt früher, waren die viel arbeiten, ich war dann auch zwischendurch, also ich war dann halt 3 Jahre im Heim, hatte auch noch andere Gründe und ich habe da halt auch abgenommen, habe dann auch so mich erstmal so wirklich kennengelernt, also dass ich auch starke Seiten habe und nicht so negative Seiten, weil man hat halt früher mal so vorgestellt bekommen, Leon, du bist fett, Leon, du bist hässlich, Leon, du bist das, Leon, du bist das. Mhm. Und dann hat man immer so ein Bild von sich, ich bin schlecht, ich bin schlecht, ich bin schlecht, ich bin hässlich, ich bin fett. Mhm. So, und das, was anderes hatte ich damals nicht im Kopf, von der Zeit, wo ich den 3 Jahren im Heim war, habe ich auch gemerkt, dass ich auch positive Seiten habe. Mhm. Und ich finde, das auch ganz gut getan. Ich glaube, da sind eine ganze Menge positive Seiten. Du bist erstmal super nett, finde ich, so im Gespräch. Ja. Dann hast du richtig volle Kanne abgespeckt und du hast es geschafft, jetzt in der 11 zu sein. Das sind schon mal tolle Sachen. Jetzt kann es eigentlich nur noch gut weitergehen. Mein Lieber, geh das mal so an. Ich bin sicher, das wird klappen. Hab da keine Angst. Geh raus. Sag, ich bin hier und ich bin nett. Okay? Ja. Alles Gute. Darf ich noch einmal kurz was sagen? Ja. Ich bin ehrenamtlich beim WWF tätig. Ja, beim WWF. Beim WWF, genau. Mhm. Und ich habe eine neue Facebook-Seite. Mhm. Dürfte ich da vor Werbung für machen kurz? Ja, komm, raus damit. Die heißt WWF Naturschutz, die Realität der Quälerei. Ja. Wer gerade zuhört und insgesamt an Naturschutz interessiert ist, der kann die Seite einfach mal liken, kann sich mal so ein paar Bilder angucken, wofür ich mich so einsetze. Ja, guck mal, was für ein toller Typ du bist, dass du sogar so Sachen machst. Das ist auch toll. Da habe ich auch Respekt vor, dass sich jemand in deinem Alter schon so engagiert in solchen Sachen. Super. Ja. Ja, das reicht, wenn man eine Suchleiste um eine Realität der Quälerei eingibt, dann findet man das schon. Okay. Leon, in diesem Sinne, alles Gute und viel Glück. Ja, dir auch. Tschüss, danke, tschüss. So, neben unseren Bischöfen da in Rom hat mich noch etwas sehr geärgert. Das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich irgendwann mal Herrn Helmut Kohl verteidige. Aber im Moment muss ich das tun, weil mich das so ärgert, was der werte Kollege Schwan da publiziert. Ich finde das unter aller Sau. So etwas kann man nicht machen. Das ist hinterhältig und mehr kann man Vertrauen gar nicht missbrauchen, als er das getan hat. Vielleicht können wir da auch heute oder morgen noch drüber sprechen, je nachdem, welche Meinung ihr habt. Also ihr könnt euch gerne dazu melden. Hier ist Dennis. Dennis ist 27. Guten Morgen. Guten Morgen, lieber Domian. Ja, guten Morgen, lieber Dennis. Weswegen rufst du an? Ja, und zwar zuerst musst du wissen, dass ich blind bin. Ja, immer schon? Ja, seit Geburt. Okay. Und ja, also es ist so, ich muss sagen, dass wir schon mal vor etwa einem Jahr gesprochen haben. Ja. Und da habe ich dir von einer, ja, soll man sagen, von einer Kegelfreundschaft erzählt. Mhm. Und von einem Mädchen, in das ich mich bei einem Kegelkurs verliebt habe. Ich erinnere mich gut, da habe ich noch gefragt, wie kann ein Blinder kegeln? Genau. Und ich habe dir dann auch erzählt, dass sie wegzieht. Ja. Und wir beide waren uns einig, dass ich sie doch mal ansprechen sollte. So war es, genau. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Problem. Achso, Entschuldigung. Ja, erzähl weiter. Also wir beide waren uns einig, dass du sie ansprechen solltest, bevor sie wegzieht. Genau. Ja, aber das Problem war, an dem letzten Tag, wo ich sie gesehen habe, da hat sich das einfach nicht ergeben, weil wie soll man das sagen? Du kennst das doch bestimmt auch, wenn jemand wegzieht, dann ist da so viel, manchmal so viel Wirbel drum und ihr beiden wart gar nicht alleine am letzten Tag. Genau, richtig. Mhm. Das ist übrigens lustig, wenn du sagst, den letzten Tag, als ich sie gesehen habe, du hast sie ja nur getroffen und nicht gesehen. Ja. Aber du sprichst so. Ja, also die Blinden, wir sagen das eigentlich immer. Und ja, genau. Ich bin immer ein bisschen irritiert, wenn ihr das so sagt, aber das ist ja völlig in Ordnung. Okay, also da ging es nicht, da konntest du nichts sagen. So. Genau. Und mein Thema ist, warum ich heute anrufe, ja, dass ich dann auch wieder nichts so, wie soll man das sagen, in Richtung Liebe und Freundschaft und so ergeben hat, obwohl ich bin dann noch zusätzlich in einen Tanzkurs gegangen. Und das ist doch richtig, dass vorher auch noch nie irgendwie groß was gelaufen war, ne? Stimmt das? Ja, genau, das habe ich dir dann damals auch schon gesagt. Genau, ja. Auch noch kein Sex, ne? Sex gab es auch noch nicht. Als wir beide gesprochen haben miteinander. Mhm. Und also wie gesagt, ich bin dann auch zusätzlich noch in einen Tanzkurs gegangen, weil ich mir gedacht habe, ach, da könntest du ja mal vielleicht die eine oder andere nette Frau kennenlernen. Kann sein, ja. Ich habe dann auch, wie gesagt, die ersten Schritte musst du mit der Tanzlehrerin machen. Mhm. Aber wenn du dann schon mal ein bisschen was gelernt hast, dann kannst du auch mit fremden Mädels tanzen. Mhm. Und keine schlechte Möglichkeit, weil man sich anfasst. Und für einen Blinden ist das natürlich sehr wichtig, dass du gleich ein Körpergefühl bekommst. Genau. Ja. Ja, aber da hat sich dann auch, das ist auch so schwer, weil manche Sehende, wenn die hören, oh, der ist blind, dann schreckt die das ab. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Leider ist das so. Oder wenn du mit jemandem tanzt, der dir super gefällt, dann heißt es auch, ich habe schon einen Freund. Mhm. Sag mir doch bitte nochmal, Dennis, das habe ich dich damals auch gefragt. Du bist blind. Wir Sehenden checken die Leute erstmal so, scannen die per Augen ab, ob jemand einem gefällt. Wie machst du das? Wie merkst du, ob jemand, also eine Frau dir gefällt? Ja, das ist so, dass ich mich sehr stark nach der Stimme eines Menschen richte. Ja, verstehe. Deswegen bin ich auch ein sehr großer Radiofreund. Ja. Und, Wie soll man das sagen? Für mich. Da entstehen gleich Bilder, ne, wenn man eine Stimme hört. Ja, eine Stimme ist was ganz Faszinierendes. Also, da kann man schon hören, hat der andere Lust auf mich oder ist mein Gesprächspartner gerade nervös oder aufgeregt oder wütend. Ja, also Stimme. Die Stimme von der Frau muss schon mal super sein. Und dann, wie geht's weiter? Du kannst ja nicht hingehen und die Frau mal abtasten, ob die große Brüste hat oder so. Kann man ja nicht machen. Ja, es ist ja noch gar nicht zu einem Date oder so gekommen. Also ja, ja, ist mir schon klar. Deswegen frage ich so, wie du sagen kannst. Ich habe das bisher nur nur im Bordell erlebt, diese Zuneigung. Und darüber wollte ich mit dir aussprechen. Ah, das heißt, du bist jetzt, um sexuelle Erfahrungen zu machen, in ein Bordell gegangen. Ja, also das ist so eine Nachtclub mit so Saunabereich und so. Mhm. Und das war jetzt wirklich die erste sexuelle Erfahrung in dem Bordell? Genau. Wann war das genau? Ach, das ist schon ein bisschen länger her. Also das hat da natürlich auch ein bisschen gedauert, bis ich da meine Erfahrung gesammelt habe und mich da sozusagen überwunden habe, da mal hinzugehen. Und entschuldige bitte, dass ich das jetzt so sage, aber Sex musst du ja auch erstmal kennenlernen. So, das ist ja wie, als wenn du irgendeine Sprache lernst. So. Ja, ist wie Fahrradfahren lernen. Ja, so ein bisschen. Aber um es für mich einzuordnen, du bist in das Bordell gegangen nach unserem letzten Gespräch, nicht vorher schon. Ich war auch vorher schon da. Ach so, das habe ich jetzt nicht in Erinnerung. Oder du hast es mir nicht erzählt. Nee, ich hab das da nicht erzählt. Okay. So, wie oft warst du jetzt schon im Bordell? Das war schon eine ganze Menge. Also das ist auch das, was mich so ein bisschen belastet. Also ich gehe da ungefähr so einmal im Monat hin. Mhm. Und ich merke dann auch, weil wenn man ja da die richtige Dame, sag ich mal, hat, mit der man auch, ich gehe da nicht hin, Nummer, wieder weggehen, sondern ich möchte auch gerne mit der Dame so ein bisschen, kann man das sagen, so ein bisschen ein Vertrauensverhältnis haben und nicht so auf die schnelle Art, das mag ich nicht. Aber das wollen die doch wahrscheinlich nicht, groß reden noch, ne? Die wollen doch zack ihre Nummer durchziehen und dann war's das, oder? Ach, nehme ich mir nicht übel, aber da, wo ich hingehe, da reden wir auch erst noch miteinander. Ja, super. Und, scheint eine gute Adresse zu sein. Wir sollten gleich nochmal telefonieren danach. Hast du deine Lieblingsfrau? Ja. Ja? Ich kenne auch, ich habe auch über diesen Club, habe ich eine Besitzerin kennengelernt. Also, die hat damals noch in diesem Club, wo ich hingegangen bin, gearbeitet. Mhm. Und jetzt hat die sich quasi selbstständig gemacht. Und Aber es ist nicht so, dass du dich jetzt in eine Prostituierte verliebt hast. Nein. Und es ist für dich ein bisschen, du findest es nicht so gut, dass du so oft ins Bordell gehst. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ich finde das auch sehr belastend. Also manchmal bin ich dann auch sehr, sehr, sehr traurig. Und warum bist du traurig, wenn du da gewesen bist? Ich bin nicht sofort traurig, wenn ich da gewesen bin, weil dann geht's mir auch super gut, weil weil ich dann auch diese Aufmerksamkeit gehabt habe und diese Nähe mit einer Frau, dieses Streicheln, dieses Küssen. Aber ich glaube, die Traurigkeit ist zu erklären, weil du das hinterher dann natürlich verstehst, dass das eine Illusion war und du eben nicht das da bekommst, was du vielleicht wirklich ersehnst, nämlich, dass du in jemanden verliebt bist und dass es wirklich Vertrauen, Nähe und Herzensverbindung gibt. Ja, genau. Dann kann ich verstehen. Und was noch auch noch dazu kommt, ich sehe bei meinen Freunden zum Beispiel, die auch sehen können, ich habe da schon ganz viel erlebt, dass die halt eine Freundin haben und auch, dass die auch teilweise schon Kinder haben und Was machst du denn? Ich finde, wenn man so Kinder, weiß ich nicht, das soll jetzt nicht heißen, dass ich Kinder haben will, aber ich glaube, dass wenn man wenn man so Kinder zeugen darf, dann ist das auch so eine Art Lebensbefriedigung, glaube ich. Ja, natürlich. Dennis, was unternimmst du denn, um eine Frau kennenzulernen, um vielleicht die Liebe zu finden? Ja, also wie gesagt, ich war ja, was ich dir gerade schon erzählt habe, ich war oder ich bin auch noch in einem Tanzkurs. Mhm. Das mache ich, im Moment mache ich das mit der Tanzlehrerin, weil, wie gesagt, es schwierig ist, ich habe aber, weil es schwierig ist, mit andere Mädels zu finden, mhm, die mit tanzen wollen. Also das heißt, da so eine kleine Chance besteht vielleicht, dass da sich noch was ergeben könnte. Begibst du dich denn auch unter behinderte Menschen oder auch unter sehbehinderte Menschen? Ja, dann wollte ich noch sagen, dass ich habe auch im Internet gibt es ein Portal, wo Leute rumlaufen, die viele Handicaps mit sich rumschleppen, mhm, also die nicht nur blind sind, sondern im Rollstuhl sitzen oder wer weiß, wer da ja was haben. Mhm. Und ja, du wärst also auch mit bereit? Denen habe ich auch schon mal gechattet und habe die dann halt auch mal so angeschrieben, aber das Problem ist da halt auch, wenn du immer wieder anschreibst und anschreibst und anschreibst und da sich aber dann immer nichts draus ergibt, wenn die nicht antworten. Mhm. Ist das nervig und frustrierend. Dann bist du auch irgendwann gefrustet. Andererseits, Dennis, was bleibt dir anderes übrig, als es immer und immer wieder zu versuchen? Und letztendlich ist das der Weg, auf dem man dann vielleicht irgendwann auch was erreichen kann. Du könntest dir also durchaus vorstellen, auch mit einer Frau zusammen zu sein, die auch irgendwie ein Handicap hat. Wenn es passt, warum denn nicht? Ja, also ich bin da nicht gegen abgeneigt. Ja, das ist auch schon mal, das macht die Möglichkeiten größer. Ich habe auch schon mit Blinden gesprochen, die haben gesagt, nee, nur Sehende. Und dann ist es natürlich eingeengter. Dennis, ich kann dich eigentlich nur animieren, weiter aktiv zu sein, weiter zu baggern. Ich weiß, dass es in deiner Situation besonders schwer ist. Es ist für sehende oder nicht behinderte Menschen schon schwer, eine Liebe zu finden, eine wirkliche Liebe. Große, große Schwierigkeit, finde ich. Und das ist für euch, die ihr behindert seid, natürlich noch eine Nummer härter. Das ist mir klar. Aber du kannst, wenn du den Kopf hängen lässt, passiert gar nichts. Würdest du denn sagen, oder würdest du mir zustimmen, dass, dass das auf die Dauer frustrierend ist, wenn man nur im Bordell diese Zuneigung erlebt? Ja. Würdest du denn sagen, geh da mal ruhig so lange noch hin, bis du nichts anderes gefunden hast? Also ich stimme dir völlig zu, dass das auf Dauer frustrierend ist, weil du was anderes suchst. Du suchst ja nicht nur Sex und Geilheit, sondern du suchst was anderes. Dann ist das frustrierend, dass du das in der Situation auch mal ab und zu machen kannst oder sollst. Mein Gott, ja, dann mach's halt, wenn du Bock hast. Aber ich würde meine Aktivitäten noch mehr darauf forcieren, wirklich jemanden ernsthaft zu finden. Warum ich dich auch angerufen habe, ist, ich habe mir gedacht, ja, vielleicht hat der Domian ja noch mal einen Tipp, was man noch so machen könnte, wo da noch so ein bisschen mehr Pep reinkommt. Weißt du, was ich meine? Aber ich finde, du bist schon sehr pfiffig. Du bist im Internet, du bist im Kegelclub gewesen, du bist im Tanzverein. Das ist ja schon ziemlich viel. Also da fällt mir jetzt aus dem Lameng auch nichts Neues ein. Was machst du beruflich nochmal? Also beruflich ist es so, dass das habe ich beim letzten Mal nicht gesagt. Ich arbeite bei meinen Eltern mit im Unternehmen, die haben sich selbstständig gemacht. Mhm. Und wir verkaufen Wolle. Okay. Und da ist es zum Beispiel so, dass ich dann mit Büroarbeiten so mache. Ah ja. So, Dennis, ich mache mal folgenden Vorschlag. Wir haben ja sehr pfiffige Zuschauer und Zuhörer. Man möge uns doch mal mailen, was du noch alles tun könntest. Bitte mailt uns doch mal. Mailt uns doch mal bitte einige Tipps für Dennis. Und das reichen wir endlich weiter. Einverstanden? Ja, ich habe nur meine E-Mail-Adresse noch nicht bei euch hinterlassen. Ah, gut, dann rufen wir dich gleich nochmal an wegen der E-Mail-Adresse. Okay. Ne, dann legst du auf, wir melden uns gleich nochmal und tauschen dann die Infos aus. Und ich bin gespannt, was unsere Zuschauer und Zuhörer dir alles empfehlen. Ich glaube, da kommt eine ganze Menge tolle Sachen zusammen. Okay? Darf ich noch ganz kurz eine Frage dir stellen? Ja, ganz kurz. Ganz kurz. Wäre es denn nicht vielleicht möglich, dass ich vielleicht noch mal ganz kurz mit deiner Psychologin sprechen könnte? Vielleicht hat die ja noch einen Tipp. Dennis, sehr gerne. Klar, biete ich dir sofort an. Christina ist das. Die ruft dich gleich zurück, okay? Gut, vielen Dank. So machen wir es, Dennis. Viel Glück und ich hoffe, dass gute Tipps kommen von den Zuschauern und Zuhörern. Ich wünsche dir noch eine schöne Nacht. Danke, wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. Der Dennis hat eine ganz nette, junge Stimme gehabt, ne? Finde ich. Erkan, 23, guten Morgen. Guten Morgen, Domian, hallo. Hallo Erkan. So, das ist ein türkischer Name, ein kurdischer Name. Nee, ist ein türkischer Name. Ein türkischer Name. Ja, ja. 23, um was geht's bei dir, Erkan? Es geht bei mir um eine Erkrankung, eine mentale Erkrankung, die sich Depersonalisation nennt. Ja, erklär mal. Im Grunde genommen ist es eine Entfremdung gegenüber sich selbst und der Umgebung, die ich im Moment leide, und zwar jetzt permanent. Eine Entfremdung von sich selbst? Genau, genau. Was heißt das genau? Das bedeutet, dass ich dieses Gefühl zu mir selbst, dieses Empfindung des Ich-Gefühls verändert wahrnehme. Verändert? Du nimmst es verändert wahr. Wie nimmst du dich denn wahr? Als ob ich mich wie außerhalb des Körpers empfinde. Das bedeutet, dass meine Hände, Beine und Körperempfinden sich von mir abgetrennt sich anfühlt. Als würdest du neben dir stehen? Zum Beispiel, genau. Das fühlt sich eigentlich im Groben so an, als ob ich neben mir stehe. Und das spüre ich auch und das fühle ich auch. Nicht, dass es visuell so ist. Ich weiß schon, dass ich in meinem Körper drin bin, aber es fühlt sich nur nicht so an. Bezieht sich das auf seelische Dinge auch? Also du, wenn du sagst, du hast das Gefühl, dass du neben deinem Körper eventuell stehst, wie ist es mit Gedanken? Auch die Gedanken fühlen sich fremd, automatisiert und als ob diese nicht von einem selbst gesteuert werden. Natürlich weiß ich rational, das ist von mir gesteuert, aber es fühlt sich fremd an. Also es ist immer dieses Gefühl, es fühlt sich an, als ob Krankheit. Also es ist nicht wirklich faktisch so, es fühlt sich nur so an, diese Wahrnehmung. Wenn ich mich so versuche, so ein kleines bisschen in dich hineinzudenken, würde mich das sehr irritieren und mich ängstigen. Wie ist das bei dir? Beängstigen ist eigentlich das Stichwort. Das beängstigt einen schon sehr, aber ich versuche halt immer wieder zu sagen, okay, ich bin noch in meinem Körper, ich bin in mir selbst drinne und versuche mir so Ankerpunkte zu setzen, mich zu erden, indem ich zum Beispiel mal unter kalte Dusche lege und sage, okay, ich spüre mich, ich versuche es zu spüren, ich bin da, ich bin real. Und so versuche ich mich zu erden eigentlich im Prinzip. Bist du denn zu Gefühlen fähig, die du von früher kennst, also zu Freude, Nein. Mitleid, Liebe? Nein. Nein? Nein, nein. Das ist alles nicht mehr existent. Das heißt, es ist ziemlich kühl in dir und neutral. Ja, ich fühle mich, als ob ich ein eiskalt funktionierendes Gehirn wäre. Seit wann hast du das? Jetzt wieder, seit Anfang des Jahres. Ich schätze, es war im Februar oder Anfang März gewesen. Du hast das gerade als Fachwort gesagt, das heißt, das ist diagnostiziert worden von einem Arzt. Ist diagnostiziert, ja. Das ist eine anerkannte psychiatrisch-seelische Erkrankung. Genau, das hat F48.1 als Code. Also ist es diagnostiziert. Bist du denn in einer Behandlung bei einem Psychiater? Ich bin in Behandlung, bloß mit dem heutigen Wissensstand weiß man nicht viel über diese Symptomatik, Erkrankung, wie man das auch nennen mag. Man weiß nicht viel darüber und leider ist es so, dass es keine anerkannte Therapie dafür gibt und keine zugelassene Therapie bis heute. Also das ist misslich. Das heißt, der Arzt oder die Ärzte, die sich mit dir beschäftigen, stochern im Nebel und wissen weder, woher es kommt, noch wissen sie therapeutisch vorzugehen. Es wird geschätzt, dass eine Angsterkrankung darunter liegt, nur das gilt nicht als gesichert. Kann das denn in deinem Fall so sein, wenn du mal tief in dich hineinschaust und horchst? Möglich ist das, wissen tue ich nicht, weil ich nun mal nicht an meine Ängste rangekommen bin bis heute. Weil, Domian, das musst du dir so vorstellen, wenn man diese Entfremdungsgefühl hat und sowieso sich neben dem Körper, also so, als ob man neben dem Körper steht und sowieso alles wie im Traum wahrnimmt. Man ist sowieso abgetrennt von den eigenen Gefühlen und eigenen Gedanken. Da spürt man nicht wirklich die Angst. Ja, das bedeutet, ich habe diese Möglichkeit gar nicht, mal hinter der Fassade mal zu schauen. Das verstehe ich schon. Aber du erinnerst dich ja an die Zeiten davor, bevor diese Erkrankung ausgebrochen ist. Gab es da Zeiten, wo du mit mit Ängsten zu tun hattest. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ich hatte Ängste entwickelt gehabt, die schlimmer wurden, bevor diese Depersonalisation letztendlich ausgebrochen ist in ihrem vollen Zustand. Und ja, ich erinnere mich. Ich hatte Ängste, mit der Bahn zu fahren, mit dem Bus zu fahren, allein unterwegs zu sein. Das ist ja für einen Psychiater oder einen Psychologen schon hochinteressant, wenn du das erzählst. Da könnte er ja dann weiter forschen, dass es wirklich vielleicht eine Ursache darin zu finden ist. Es ist verdammt schwierig. Also ich bin in einer Behandlung und ja, wir versuchen hinter den Ängsten zu schauen, nur ich komme nicht da dran. Ich spüre es nicht mehr. Ich habe den Bezug nicht mehr dazu. Ich kann niemandem sagen, warum ich Angst habe. Ich kann niemandem sagen, woher das kommt. Ich habe nicht mal den Bezug. Ich habe nicht mal Bezug zu mir selbst. Geschweige denn zur Umgebung. Nimmst du Medikamente ein zurzeit? Im Moment ja. Du hast gerade gesagt, ich bin zu gar keinen Gefühlen mehr fähig, Mitleid, genau. Liebe und so weiter. Ich habe dich gerade nicht gefragt, ob du sogar vielleicht in einer Beziehung bist zurzeit. Ich bin in einer Beziehung seit fast 6 Jahren und seit letztem Jahr bin ich verlobt. Aber das ist doch dann hochproblematisch wahrscheinlich, oder? Ich löse das alles rein rational. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich ein eiskalt funktionierendes Gehirn habe. Das bedeutet, mein Rationales funktioniert ja 1A. Also du löst das rational. Wie erkläre ich mir das? Du empfindest eigentlich nichts für deine Verlobte, aber du sagst ihr, dass du es empfindest? Eigentlich so, genau. Ich weiß, an welchen Stellen ich empfinden muss. Das bedeutet, ich weiß ja ganz genau, wie ich mich emotional zu verhalten habe in bestimmten Situationen. Das stelle ich mir sehr stressig vor für dich. Du kannst dich ja nie, du kannst dich ja nie in eine Situation fallen lassen und du musst genau überlegen, wann muss ich jetzt was sagen, damit es auch passt. Genau. Letztendlich ist dein Herz kalt und dich interessiert die Frau gar nicht mehr. Das zum Glück nicht. Also mich interessiert sie schon. Also natürlich. Ich weiß genau, dass ich sie liebe. Das ist es ja. Ich weiß genau. Ich weiß es. Ich fühle es nur nicht. Ich weiß es aber und dieses Wissen alleine reicht eigentlich. Wie geht denn deine Verlobte damit um? Das stelle ich mir sehr schwierig vor für sie. Es ist sehr schwierig für sie. Ich denke, sie hat auch selber Überforderungen damit. Also ich denke, sie ist selbst überfordert damit teilweise, weil ich halt auch mit suizidalen Gedanken ankomme. Ich muss die zugeben, ich habe suizidale Gedanken ab und zu. Und ich habe auch verzweifelte Momente und es gibt sehr viele Momente, wo ich einfach nicht gut drauf bin zum Beispiel. Lass mich kurz einhaken. Das wundert mich jetzt. Ja. Ich hatte das so verstanden, dass du immer in so einem neutralen Modus bist, dass dich überhaupt nichts tangiert. Suizidale Gedanken sind aber wiederum heftige Gedanken, heftige negative Gedanken. Das heißt, dazu bist du dann doch fähig. Die suizidale Gedanken sind auch rational. Aber welche Ratio steckt denn dahinter? Dass das Leben vorkommt wie in einem Film, dass das Leben so nicht sein kann. Und sinnlos ist. Ja, im Prinzip ja, dass es sinnlos ist. Ah, verstehe. Also ich sehe keinen Sinn dahinter, weil ich einfach nicht spüre, wie gesagt, ich spüre nichts. Ich spüre keine Verbindung. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe, spüre ich nicht, warum ich das tue. Hast du mal ein bisschen die Schau gemacht, gegoogelt oder mit deinen Ärzten gesprochen, wie verbreitet diese Erkrankung ist? Das ist ja das nächste Thema, worauf ich eigentlich appellieren wollte mit diesem Anruf. Das sieht tatsächlich so aus, dass es sehr, sehr, sehr selten diagnostiziert wird, weil das leider missdiagnostiziert wird mit einer Schizophrenie. Ach so. Das ist ja das Schlimme. Das heißt, du kannst auch gar nicht so nach Gleichgesinnten suchen, weil es die vielleicht gar nicht gibt oder die gar nicht wissen, dass sie Gleichgesinnte sind. Ja, zum Glück habe ich Gleichgesinnte gefunden in einer Facebook-Gruppe, in einer deutschen Facebook-Gruppe. Da tauschen wir uns auch regelmäßig aus und versuchen uns auch gegenseitig zu beruhigen oder zu helfen oder nach Tipps und Techniken zu suchen, wie man wenigstens das Leben, alltägliche Leben, sag ich mal, erträglicher macht. Akan, sagst du bitte nochmal den Fachbegriff dieser Erkrankung? Depersonalisationssyndrom. Okay. Wir können ja Folgendes machen. Das sind wahrscheinlich sehr, sehr, sehr wenige Menschen, aber wir können ja die kleine Bühne, die wir ja haben, nutzen. Vielleicht meldet sich ja jemand bei uns, der auch so etwas Ähnliches hat oder darunter leidet. Und wenn, wenn du möchtest, können wir den Kontakt da dann unter euch herstellen. Das wäre natürlich cool. Das wäre natürlich cool. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir anbieten können. Ich glaube nicht, dass meine Psychologin dir da groß weiterhelfen kann, wenn du da schon jetzt in sehr kompetenter Fachbetreuung bist. In dieser ausgefallenen Thematik. Sollen wir es mal so machen und so verbleiben, ob so vom Publikum etwas kommt? Aber das wäre natürlich cool. Wie gesagt, mein Appell liegt auch ja, mein Fokus liegt ja auch daran, dass diese Erkrankung, dieses Krankheitsbild auch ein bisschen verbreitet wird, weil das existiert. Das haben wir so ein bisschen im Rahmen der kleinen Sendung hier dazu beigetragen und haben mal darüber gesprochen. In der Tat haben wir sowas hier, glaube ich, noch nie gehabt. Insofern danke ich dir für den Anruf. Du hast es thematisiert und ich bin mal gespannt, was an Rückmeldungen von Seiten des Publikums kommt. Okay? Okay, ja. Liebe Erkan, ich wünsche dir wirklich viel Glück und alles Gute und dass dass ihr diese Krankheit in den Griff bekommt. Alles Gute. Darf ich noch ganz kurz was erwähnen? Kann ich von dir, Domian, noch ein Autogramm bekommen? Geht das? Sehr gerne. Dann rufen wir dich gleich nochmal an, wegen deiner Anschrift. Okay, dann bedanke ich mich. Ich finde die Sendung super. Ich höre mir das auch jede Nacht fast an. Dankeschön, Erkan. Mal schlafen. Alles Gute. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Und 1.52 Uhr, das ist die Zeit für Nadine und Lena, 23. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Mit wem spreche ich zuerst jetzt? Also ich bin Nadine und Lena sagt auch mal hin und wieder was. Und die hat wir haben auch einen Lautsprecher, deswegen. Also ich höre das schon. Also ein Lautsprecher, das heißt, ich kann mit euch beiden sprechen. Genau. So, ja, ihr beiden Süßen, weswegen ruft ihr an? Also wir rufen an, weil erstmal wir sind Fans von dir. Wir haben vor einem Jahr das erste Mal deine Serie gesehen. Mhm. Und wir sind direkt bei einem wunderbaren Thema reingestolpert. Also hat eine Frau angerufen, weil sie sich gerne eine Sexpuppe bestellen wollte mit dem Kopf von Philipp Lahm oder sowas war das damals. Nochmal, das habe ich jetzt nicht verstanden. Eine Frau, die wollte sich was bestellen? Die wollte sich eine Sexpuppe bestellen. Die wollte mit dir allgemein mal darüber sprechen, weil es ja ein sehr tabuisiertes Thema war für Frauen oder so. Ach, eine Sexpuppe. Ich verstehe das schlecht, weil das mit der Freisprechanlage ist. Okay, in dieses Thema seid ihr also reingekommen und seid auf uns aufmerksam geworden. Genau, und das war einfach spannend. Ja, weil sie das halt auch mit Philipp Lahms Gesicht oder ich weiß nicht mehr. Ja, genau, ich erinnere mich daran. Sehr lustig, ja genau. Ja, genau. Das war ziemlich komisch. Ja, und dann müssen wir nämlich mal an dich fragen. Ja. Und zwar, wie kannst du eigentlich dabei so normal antworten und so seriös bleiben und dabei nicht irgendwie lachen oder so. Aber ich bin doch gar nicht so seriös und ich lache doch auch ganz oft bei solchen Themen. Ja, das zum Beispiel mit dem Philipp Lahm, das fand ich sehr, sehr lustig. Eine Sexpuppe mit dem Gesicht von Philipp Lahm. Das ist sehr lustig. Ja, oder letztens hat eine angerufen und sie meinte, dass sie ein Drache wäre. Das fanden wir auch ziemlich kurios. Genau, am Freitag. Und, ja, und da dachten wir so, wieso rufen wir nicht mal an, um ihn einfach mal zu fragen, also um dich mal zu fragen, wie du ruhig bleiben kannst oder bei manchen Themen, wieso du nicht irgendwie ausrastest oder ach, so. Das gab's auch schon alles. Nein, also in erster Linie, das ist ja so auch Prinzip hier unserer Sendung, nehmen wir erstmal jeden ernst, der anruft und sei es noch irgendein so ein schräges Thema. Aber natürlich gibt es auch immer wieder Situationen, wo ich auch rumgacker hier und rumlache, weil es so schräg ist. Und es gab auch schon ernste Situationen, wo ich auch schon ziemlich laut geworden bin. Ich habe auch schon mal Leute rausgeschmissen aus der Leitung. Habt ihr noch nicht mitbekommen vielleicht? Dann haben wir das noch nicht gesehen. Wir wollen noch mal ein bisschen suchen. Ja. Und wir hatten noch eine Frage. Und zwar, du beantwortest ja jede Nacht die Fragen von anderen Leuten. Und deswegen wollten wir mal fragen, wenn wir jetzt theoretisch der Domian wären und du bei uns anrufen würdest, was würdest du thematisieren? Ach, weißt du oder wisst ihr, ich bin in der sehr, sehr, sehr glücklichen und komfortablen Lage, dass ich 2, 3 sehr gute Freunde habe. Das ist ein großes Glück. Mit denen ich wirklich die allerwichtigsten und existenziellsten Dinge besprechen kann. Das heißt, ich würde wahrscheinlich bei euch, wenn ihr Domian wärt, anrufen, so zu allgemeinen, normalen Themen. Vielleicht zu politischen Themen oder zur Synode in Rom oder weiß ich jetzt, zu irgendwelchen allgemeinen Sachen. Wahrscheinlich nicht zu so ganz ernsten Themen. Doch, vielleicht auch zum Thema aktive Sterbehilfe, aber das ist ja auch schon wieder ein gesellschaftliches Thema. Ja. Okay, das ist dann ja sehr seriös geblieben. Das ist dann nicht was, hätte sein können, dass du auch irgendwie denkst, dass du ein Drache bist oder so. Und dann schinken, wir hätten gerne geholfen. Ich meine, bekloppt sind wir ja alle so ein bisschen, aber sowas habe ich nicht. Ich denke nicht, dass ich ein Drache bin. Okay, aber ich war am Wochenende in Frankfurt auf der Buchmesse und war da völlig baff, dass da tausende von Manga-Fans rumrennen. Und diese Menschen haben natürlich auch alle eine ganz besondere Welt, in der sie leben. Und ich war völlig platt, als ich das dann so leibhaftig real da sah. Aber, ja, das sind nur Cosplayer. Ja, genau. Aber ihr habt doch bestimmt auch irgendwas Schräges. Jetzt, ich bin auch eine Cosplayerin. Ja. Jetzt nichts gegen Japan. Ich lerne Japanisch. Du lernst, wer war das jetzt? Lena oder Nadine? Nadine. Nadine lernt Japanisch. Ja, und Lena ist Cosplayerin. Also, das heißt genau, erklär es nochmal den Leuten. Also Cosplayer sind Leute, die ja ihre Lieblingscharaktere aus irgendwelchen Animes und Mangas halt darstellen halt. Mhm. Aber ja. Da habe ich ja einen Schwarze getroffen, ne? Ja. Gedanken lesen auch noch, kann er sich direkt bei Astro TV anmelden. Ja. Das heißt gerade, das war Lena, ne? Ja. Und die Nadine, was hast du für eine Schrägheit oder für eine Marotte? Fällt jetzt nicht. Frage. Ja, das ist auch schwer zu beantworten, weil man posaunt das vielleicht auch nicht so gerne raus. Ich glaube ja, jeder von uns hat irgendwie so eine Macke. Jeder. Irgendwas mehr oder weniger Ausgeprägtes. Aber das mag sein, es fällt mir nur wahrscheinlich gerade nicht spontan ein. Vielleicht bin ich allgemein zu speziell. Ja, okay, das kann natürlich auch sein. Ja, ihr beiden. Noch schnell eine Frage raushauen? Nee. Wir wollten nur danke sagen, dass wir, also wir hätten nie gedacht, dass wir es schaffen, in dieser Sendung zu lang. Ja, super. Und nun hat's geklappt und wir haben uns nett unterhalten. Ja, und vielen Dank. Ich wollte mich nochmal bedanken dafür, dass du den Menschen halt auch hilfst, die hier anrufen bei dir. Wir bemühen uns da sehr drum, das gesamte Team. Das finde ich super. Ja. Das finden wir beide super. Das ist schön, das freut mich. Ja, ihr beiden, bleibt uns treu und gewogen. Schön, dass ihr angerufen habt und alles Gute wünsche ich euch. Dankeschön. Ja, mir auch. Tschüss. Ja, auch. Ciao. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Die erste Sendung in dieser Woche. In der Technik Martin Dannhauser. Und ich sage euch an dieser Stelle nochmal unser Thema übermorgen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema: Ich schäme mich für mein Kind. Dann nochmal, ich habe es doch gar nicht gesagt. Und ich frage euch, wer schämt sich für das eigene Kind? Vielleicht, weil das Kind kriminell oder gewalttätig ist oder weil es homosexuell ist, behindert, entstellt, drogenabhängig oder asozial. Oder vielleicht habt ihr Schwierigkeiten, euer Kind anzunehmen, weil es unter dramatischen Situationen oder Umständen gezeugt wurde. Vielleicht während oder durch eine Vergewaltigung. Also, ich schäme mich für mein Kind. Das ist unser Thema übermorgen, in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch gerne schon anmelden. Morgen haben wir wieder freie Themennacht und um 1 Uhr sind wir da und erreichbar dann ab 0 Uhr unter 0800 220 5050. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage bye bye. Bis morgen. Tschüss.